Newton? Ein kleiner Button mit einem geheimnisvollen T drauf. Der gehört mir nicht. Was gehört dir nicht? Der Button. Und dann? Dann ist Casey wie Alice, die ins Wunderland stürzt. Das darf nicht wahr sein. Quasi in den Kaninchenbau gefallen. Nur ist es kein Erdloch, sondern eine Welt der Lichten, der fantastischen Zukunft, die sich in diesem Paralleluniversum namens Tomorrowland auftut. Als ich den Button berührte, sah ich diesen unglaublichen Ort. Aber als Casey, gespielt von Britt Robertson, den Button wieder loslässt, ist die Tochter eines Wissenschaftlers wieder in dieser Welt hier, mit all ihrer Mühsal. Zumindest würde Frank diese Diagnose stellen. Während Casey nämlich voller Hoffnung in die Zukunft blickt, glaubt Frank, als Erwachsener gespielt von George Clooney, nicht mehr an den Geist dieses Tomorrowland. Da, wo die klügsten Köpfe der Welt an der Zukunft arbeiteten. Zumindest war es einmal so. Inzwischen zerfällt Tomorrowland und Frank vegetiert dahin, vergraben in seinem düsteren Zynismus. Bis eben auf einmal Casey auftaucht, die bei ihren Kurztransfers in dieses Zukunftsland Blut geleckt hat. Was willst du? Ich will, dass sie mich dahin bringen, okay? An den Ort, den man sieht, wenn man das hier anfasst. Wo hast du den her? Ich weiß, dass sie da waren. Und dann ist da noch das kleine Mädchen Athena, die kein wirklicher Mensch, sondern ein Android ist, deren Plan aber Frank und Casey zusammengebracht hat. Wobei wir bei den Screwball-Elementen wären. Danke sehr. Nicht so voreilig. Die Brad Bird's Film A World Beyond eine wunderbar komödiantische Note geben. Roadmovie Richtung Tomorrowland. John Francis Walker, Sie verstecken eine flüchtige Person. Liefern Sie sofort aus oder Sie werden eliminiert. Bei diesem Science-Fiction-Film geht es im Kern aber um die Frage, wie wollen wir die Welt denn nun sehen? Entropie des ökologischen Systems. Dystopie, kein Idealbild. Ja, Miss Newton. Kriegen wir es wieder hin? Im herkömmlichen Blockbuster-Kino scheint die Antwort auf Caseys Frage mit all den Panem-Tributen oder den Maze Runners von Anfang an klar. Die Welt ist schon lange in den apokalyptischen Brunnen gefallen. A World Beyond ist nun der Gegenentwurf zum Weltuntergangs-Mainstream und erinnert in seinem optimistischen Ton an Frank Capra und seinen Film Ist das Leben nicht schön? Capras deprimierte Hauptfigur, die James Stewart 1946 spielte, muss vom Engel Clarence aus seiner Depression gerettet werden. Entsprechend kann man auch das Robotermädchen Athena in A World Beyond, die eigentliche Strippenzieherin der Geschichte, wie gesagt, als Engel sehen. Interessant ist, dass A World Beyond-Regisseur Brad Bird naive Schönrede der Realität vorgeworfen wird, als wäre der Glaube an die kreative Kraft des Menschen politisch inkorrekt. Dabei sind all die dystopischen und extrem erfolgreichen Blockbuster-Kracher längst in ihrem dramaturgischen Schema erstarrt und es wäre durchaus wieder Zeit, den Blick zu wenden und sich beispielsweise von Brad Bird vorführen zu lassen, wie ein desillusionierter alter Sack wie Frank durch Caseys hemmungslose Lebensenergie ins Leben zurückgetrieben wird und wie beide dann Licht am Horizont zu sehen bekommen. Unglaublichen Ort, an dem alles möglich ist. A World Beyond wirkt wie die Erlösung von einer Überdosis Lust am Untergang. Und das soll nun naiver Optimismus sein? Diese Frage ist mit Verlaub rhetorisch gemeint.